My goodness, day number 7 in our series has arrived. Du meine Güte, jetzt sind wir schon am Tag 7 unserer Serie. Days of recording gone quick, Daniel. Sind nicht diese 6 letzten Tage des Aufnehmens schnell vorbeigegangen, Daniel? 7. Unglaublich, wir sind am 7. Tag. Another reason why it's important that you understand that he is a person and has personality. Ein anderer Grund, wieso es so wichtig ist, um zu verstehen, dass er eine Person ist mit einer Persönlichkeit. Here is why. Ist deshalb. Because we possess and we use a power. Wir haben und wir brauchen eine Kraft. We surrender and we submit to a person. Aber wir geben uns einer Person hin. Wir unterordnen uns einer Person. Huge distance. Und das ist ein Riesenunterschied. You see, I use the energy, I use the power in this office. Und seht ihr, ich brauche die Kraft oder die Elektrizität in diesem Büro. Right now, I plug in my charger is plugged into my phone, I use this energy. Und gerade jetzt habe ich mein Ladegerät an mein Handy angesteckt und ich brauche diese Kraft, diese Elektrizität. Und ich predige schon seit Jahrzehnten. People use money, never use people and love money. Liebe Leute und brauche das Geld und nie umgekehrt. I've met thousands, probably hundreds of thousands of people. Ich habe tausende von Leute, vielleicht hunderttausende von Leute getroffen. Who have been deeply wounded because other people. Sie zutiefst verletzt waren, weil andere Personen sie gebraucht oder ausgenutzt haben. I'm talking about. Und ich rede hier von Christen. Und denk daran. How many of you who are listening to this devotional right? Wie viele von euch, die jetzt gerade dieser Andacht zuhören? Feel wounded, hurt, disappointed. Fühlt ihr euch verletzt und enttäuscht? Because you feel you've been used by people. Weil ihr das Gefühl habt, dass ihr gebraucht und ausgenutzt worden seid. Andere haben euch ausgenutzt. If the Holy Spirit is a power and an energy. Und wenn der Heilige Geist eine Kraft und eine Energie ist. He is not a person with characteristics and personality. Und er keine Person ist mit Eigenschaften und Persönlichkeit. What happened? Wisst ihr, was dann passiert? Instead of surrendering to him and submitting to him, you are going to feel tempted to use. Anstatt euch ihm hinzugeben und euch ihm unterzuordnen, werdet ihr ihn einfach brauchen. And that doesn't feel very good. Und das fühlt sich für ihn auch nicht gut an. It hurts him as much as you've been hurt when you've been used. Weil das verletzt ihn genauso, wie es dich verletzt, wenn du gebraucht und ausgenutzt wirst. So it's more important than we realize to understand. Don't treat him as a fool. Und deshalb ist es so wichtig zum Verstehen, dass ihr ihn nicht als eine Kraft brauchen könnt. Treat him as a person with good characteristics. Und deshalb behandle ihn immer als eine Person mit Eigenschaften und Qualitäten. But of course, there's another. Und ja klar, da gibt es noch eine andere Seite. And that's your practical experience. Und das ist die Seite der Erfahrung. You know, if you believe that he actually is a force or an energy, or a, weißt du, wenn du glaubst, dass er eine Kraft oder eine Energie ist, oh dear, you're going to experience him completely different than if you believe that he's a. Dann wirst du ihn ganz anders erleben, als wenn du glaubst, dass er eine Person ist. A pessoa. I'm going to give you probably the most important example in this. Ich werde euch, glaub, da der wichtigste Aspekt aufzeigen. Do you know, here is actually a strange thing. Und da ist das Merkwürdige. I love to experience the power of the Holy Spirit. Ich liebe es, die Kraft des Heiligen Geistes zu erfahren. Wirklich, von ganzem Herzen. He's traveled with me all over the place, you know. Und Daniel, der mit mir überall hingereist ist, weiß das. But once I understood who the Holy Spirit really is. Aber als ich mal verstanden habe, wer der Heilige Geist wirklich ist, radically shifted in my life. Hat sich etwas sehr stark in meinem Leben verändert. You know, in many years of my ministry. Wisst ihr, viele Jahre durch meinen Dienst hindurch the power of the Holy Spirit. Habe ich mich nach der Kraft des Heiligen Geistes gesehnt. Und ich habe die Kraft des Heiligen Geistes auch erfahren, bis zu einem gewissen Grad. One day I understood. Aber eines Tages habe ich verstanden, wie traurig ich den Heiligen Geist gemacht habe, dadurch, dass ich nur als Kraft mit ihm in Beziehung getreten bin. Concerned about his power, I was concerned about intimacy. Und von diesem Moment an war mir die Kraft nicht mehr so wichtig, sondern die Intimität mit ihm war mir so wichtig. Und wisst ihr, was passiert ist? Daniel kann das. Und Daniel kann es bezeugen. From the moment I made this shift and related to him as a friend, intimately, the power expression actually increased. Vom Moment an, wo ich ihn nicht mehr als eine Kraft gesehen habe, sondern als ein intimer Freund, ist diese Kraft noch viel stärker geworden. Because he is the person who loves to express his power. Weil er diese Person ist, die es liebt, seine Kraft auszudrücken. He wants to be treated as a power. Aber er möchte nicht als eine Kraft behandelt werden, be treated as a friend. Sondern er möchte als ein Freund behandelt werden. It says in Corinthians, may the communion of the Holy Spirit be with you. Und schau, die Bibel sagt im 2. Korinther 13, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch allen sei. It's koinonia. Und das griechische Wort von Gemeinschaft ist koinonia. It's about intimacy, partnership. Und es redet hier von Intimität und Partnerschaft. Don't treat him as a power, treat him as a person. Behandle ihn nicht als eine Kraft, sondern eine Person. And you will see how he will express his power. Und du wirst sehen, wie er seine Kraft ausdrücken wird. You're gonna talk a little bit more tomorrow? Okay, wir werden morgen weiterreden. Hope you're enjoying the series. Ich hoffe, ihr mögt diese Serie.